Meer sind die Leute viel entspannter als hier. Calpirinha en masse und somit keine dicken Bäuche von dir. Die Frauen sind hübsch, sie laufen alle nackt rum und sie tanzen den ganzen Tag. Das entspricht meinen Träumen und ist 100% genau, was ich mag. Ich hör mir die Geschichten gern an. Es ist der Himmel auf Erden und das Paradies für jeden Mann. Wohin man blickt, denn Brüste zu sehen, das hat man mir erzählt. Wenn das der Wahrheit entspricht, dann gibt es nichts mehr, was mich hier noch hält. Ich würde so gern mal fahren. Ich würde so gern mal nach Rio fahren. Ich würde so gern mal nach Rio fahren. Doch es gibt leider keine Autobahn. Viel Kohle sparen.